Ende der Fußnote. Das Subjekt erlebt mutmaßlich Authentisches, wird davon verwandelt, macht diese Verwandlungen sichtbar, verwandelt dadurch auch die Welt um sich und konstruiert aus den Transformationsschritten eine konsistente Erzählung seiner selbst. Kommt uns das nicht alles sehr bekannt vor? Eine solche Identitätskonstruktion führt das spätmoderne Individuum in die von dem Stadtplaner Georg Frank beschriebene Ökonomie der Aufmerksamkeit, so auch der Titel seines Buches, also in die Kapitalisierung unserer kognitiven Ressourcen. Die trivialste Erscheinung dessen ist die Werbung, die heute mit allerlei Narrativen um unsere knappe Aufmerksamkeit buhlt und diese in verschiedenen Geschäftsmodellen monetarisiert, vom Privatfernsehen bis zu Facebook. Der Soziologe Ulrich Bröckling erkennt hier eine Adelung des Banalen durch Heroisierung. In der Sprache des Marketings werden die Waren oder gar die Konsumentinnen selbst zu Helden. Die Dissous-Marke Hunkemöller feiert ihre Kundinnen als Sheroes und bei Aldi Süd geriet eine Kuchenglasur zum Helden des Alltags. Mit ihrer extremen Verdichtung und inhärenten Verschleierungsabsicht des eigenen Sprachaktes, während sie einer doch eher simplen Kausalität folgen, sind Werbespots ein gutes Beispiel für im Alltag fest eingesickerte Mini-Heldenreisen. Dabei existiert jedoch ein entscheidendes Problem. Heroentum muss ein Minderheitenprogramm bleiben, schreibt Bröckling. Es unterliegt einer symbolischen Ökonomie der Verknappung. Inflation führt zu Wertverlust. Auch heute, da unsere Vorstellung von Heldentum kein rotes Blut auf heißem Sand beinhalten muss und es andere Formen der Heroisierung gibt als den Zweikampf bis zum Tod, würde ein Volk von Helden unweigerlich dessen Untergang herbeiführen, wie Jean-Jacques Rousseau schrieb –